Das Musikradio. Jetzt mit einer neuen Ausgabe von Internationale Hits und ihre deutschen Coverversionen. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Alexander Stock. Papa und die Mama ihr sagen. Sie dreht das Radio auf und den Schlüssel rum und freut sich seit Tagen. Denn sie will fahren, fahren, fahren in ihrem kleinen roten Cabriolet. Sie rast um die Kurven wie verrückt, ja, sie fährt wie der Henker. Die eine Hand am Stereo, die andere lässt sich am Lenker. Nasenfuß vom Gas, nein, sie macht keinen Schlenker, denn sie will fahren, fahren, fahren in ihrem kleinen roten Cabriolet. Da sind sie wieder, die Strandjungs, die schon zweimal in meiner Sendung waren. Und Thomas hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Er ist ja ein fleißiger Schreiber und hat gesagt, hör mal, da gibt's noch was und hat mir diesen Titel vorgeschlagen. Es kommt wohl nachher noch ein Titel, den Thomas vorgeschlagen hat, ebenfalls von den Strandjungs. Das, was wir gerade gehört haben, war, und das wissen Sie, die deutsche Version von Fun, Fun, Fun von den Beach Boys. Die Aufnahme der Strandjungs stammt aus den 1980er Jahren. Die Beach Boys hatten ihren Song bereits 1964 herausgebracht. Geschrieben wurde der Song von Mike Love und Brian Wilson und er erreichte in den USA einen Platz 5 in der Hitparade. In England hat er das nicht geschafft. Ja, und jetzt die Beach Boys. Told her old man now. Also Fun, Fun, Fun von den Beach Boys und die legen sich fest. Im deutschen Text hat das Mädel ein kleines rotes Cabriolet. Im englischen Text geht es um einen Thunderbird, the T-Bird, der dem Mädchen vom Vater abgenommen wird, als er merkt, dass sie die Schlüssel entwendet hat und mit ihrem Thunderbird in einen Würstchenstand hineingebrettert ist. Und am Ende wird es etwas versöhnlich, da sagt nämlich ihr Freund, pass mal auf, komm mit mir, dann hast du auch Spaß ohne Auto. Und was das bedeutet, das wissen wir alle. Außer von der Original Beach Boys Version gibt es eine Version aus dem Jahr 1996 von der damals aktuellen Besetzung der Beach Boys und Status Quo. Und das ist auch eine ganz tolle Aufnahme, aber das ist eben auch eine Coverversion. Aber die schaffte es im Gegensatz zum Original bis auf Platz 24 in den britischen Charts. Tja, manchmal geht es eben und man weiß nicht wie. Je me rencroque mes touffles au fond des pantoufles quand tu n'es pas là. Et je méfie les filoches comme un fond de poche quand tu n'es pas là. Je périclite, décline en carabobine qui n'en finit pas. Et la vie me semble fouine, blette et filandrine quand tu n'es pas là. Que le temps s'étire, oh, oh. Tire-lire là. Et je me sers pantiluche, je me scaramuche dans le creux des bois. Tous les racontes bouillasses, des grognes filasses ne m'atteignent pas. C'est la pauvre galochade, la maripanade des jours sans gala. Tous les corbeaux croambulent, c'est la plénibule des oiseaux de croix. Oh, que le temps s'étire. Tire-lire là. Mais soudain, je m'esclamouche, ton cœur qui fait mouche trinque avec le mien. Tu te ramines à gros biche, comme chat de biche ronronne matin. Boum, sa tambourine claironne, sa tonie trutonne en millions d'éclats. Moi, je t'enrubambichonne, je t'empolissonne au lit de ma joie. Oh mon Dieu, que je t'aime. Tire-lire là. Abgesehen davon, dass wir jetzt ein Lied auf Französisch gehört haben, wissen Sie, wer der Sänger war? Ich könnte jetzt einen riesen Quiz daraus machen und irgendetwas als Preis ausloben, aber dann würde der Rahmen der Sendung gesprengt werden. Wir wären nächste Woche wahrscheinlich noch dran. Ich mach's kurz. Das war Gilbert Bécaud mit dem Song Croque mes Touffles. Ja, und da fängt das Problem schon an. Also Touffle habe ich finden können, das sind Büschel. Und in dem Song kommt auch das Wort Pantoufle drin vor. Das kennen wir auch, das sind Pantoffel. Aber was Croque mes Touffles sind, weiß der Geier. Ich nicht. Aber sicher ist, dass irgendwas mit Liebe darin vorkommt, denn irgendwann heißt es Mon Dieu, je t'aime und bumm macht es zwischendurch mal. Tja, der Song stammt aus einem Film, der ebenfalls Croque mes Touffles hieß und in Deutschland ist der Film gelaufen unter dem Titel Die Frauen anderer Leute. Und da hat Gilbert Bécaud mitgespielt. Und das Schöne bei aller Rätselraterei ist, es gibt eine deutsche Version davon und die heißt Frühling an der Seine. Ja, natürlich bei dem französischen Titel Frühling am Amazonas, wäre aber auch ein bisschen albern gewesen. Ach ja, und gesungen hat es Bully Boulam. Die Sonne scheint auf die Seine, in der Rue Madeleine ist die Luft so süß. In jedem Park blüht der Flieder, denn es ist mal wieder Frühling in Paris. Man hört nur Lachen und Scherzen und in allen Herzen steigt die Temperatur. Man sitzt zu zweit auf den Bänken und die Menschen denken nur noch an L'Amour. Frühling an der Seine. Ah, Frühling in Paris. Kleine blonde Denise und Marie-Louise waren beide süß. Ich traf sie auf der Promenade, außerdem war gerade Frühling in Paris. Ich konnte zwischen den beiden mich nicht gleich entscheiden, wie das mal so ist. Und damit keine sehr leide, hab ich einfach beide erst einmal geküsst. Ah, Frühling an der Seine. Frühling in Paris. Vergingen die Jahre und die wunderbare Zeit, die Jugend hieß. Es blüht zwar wieder der Flieder und es ist doch wieder Frühling in Paris. Jetzt haben längst schon Denise und Marie-Louise einen braven Mann. Wenn ich sie mit ihrem Mann seh und sie heimlich anseh, denk ich dann und wann. Ach, Frühling an der Seine. Ah, Frühling in Paris. Ich finde die deutsche Version gar nicht schlecht. Der Bully Boulam bringt das Gefühl herüber und statt von einer Frau singt er gleich von mehreren. Und ja, das gehört zum allgemeinen Klischee, wenn es um den Frühling in Paris geht. Übrigens stammt die Aufnahme von Gilbert Bécaud aus dem Jahr 1958. Bully Boulam kam mit seinem Song 1959 heraus. Den nächsten Song kennen Sie ganz bestimmt. Er ist jetzt hier in Italienisch gehalten. Hören Sie sich den Song einmal an und ja, dann reden wir drüber. Sinceri quegli occhi languidi. son sinceri. Ma quando piangono mi sanno illudere di credere all'amore. Non son sinceri quegli occhi languidi, ma se li guardo mi fan vivere ancora. Non son sinceri, ma quando piangono mi sanno illudere di credere all'amore. Non son sinceri, ma quando natürlich kennen Sie das Lied. Ich habe es in der 26. Sendung vorgestellt und da wurde es gesungen von Gerhard Ebeler und der Titel war Du kannst nicht treu sein. Der Komponist des Liedes ist Hans Otten. Ebenfalls in der 26. Sendung habe ich die englische Fassung gespielt und da war Vera Lynn die Interpretin. Ich glaube, Sie erinnern sich jetzt. Hier und heute haben wir gehört Nila Pizzi. Und die habe ich Ihnen auch schon einmal vorgestellt, nämlich in der 7. Sendung. Da ging es um das Lied Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Und Nila Pizzi hat das italienische Original gesungen. Das hieß Papaveri e Papere. In der heutigen Sendung singt sie eine Coverversion des deutschen Liedes Du kannst nicht treu sein. Und das heißt Occhi Languidi, was so viel bedeutet wie träge Augen, wenn man mich nicht belogen hat. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. Can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movies shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Das war jetzt mal eins der Lieder, die man nicht vergessen kann. Downtown aus dem Jahr 1964. Geschrieben wurde es von Tony Hatch, gesungen von Petula Clark. Es wurde ein Welthit. Es wurde in Deutschland Nummer 1 und blieb 12 Wochen in den Charts. Es erreichte den ersten Platz in den Billboard Hot 100, wurde 1965 mit dem Grammy für den besten Rock'n'Roll Song ausgezeichnet und erhielt eine goldene Schallplatte für mehr als 1 Million verkaufter Exemplare in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2003 wurde es in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Das Lied wurde oft gecovert, so zum Beispiel von Frank Sinatra, Dolly Parton, Marianne Faithfull, die B-52s, Billy Preston, Emma Bunton, den Osmond Brothers und Anya Taylor-Joy. Und was soll ich Ihnen sagen? Die deutsche Version singt ebenfalls Petula Clark. Und da können Sie nur staunen. Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. Downtown, da wo das Leben überall in den Straßen so viel Lichter hat. Downtown, vergiss im bunten Neonschein die Stunden deine Sorgen und hör die Großstadtmelodie bis in den frühen Morgen. Sei wieder froh, da ist alles für dich da, da wirst du Dinge erleben, die sind wunderbar, come on. Allein, weil keine Blicke dich grüßen, dann geh in die Stadt. Downtown, bist du allein, weil keine Lippen dich küssen, dann geh in die Stadt. Downtown, vergiss im bunten Neonschein die Stunden deiner Sorgen und hör die Großstadtmelodie bis in den frühen Morgen. Sei wieder froh. Da ist alles für dich da, da wirst du Dinge erleben, die sind wunderbar, come on. Irgendwo wirst du vielleicht mich dort sehen, wenn wir uns beide begegnen, das wäre schön. Petula Clark mit ihrer deutschen Version ihres Welthits Downtown. Und wenn ich gesagt habe, sie werden staunen, da werden sie mir recht geben. Es geht nicht darum, um die Stimme, die hat eine fantastische Stimme. Es geht darum, wie sie Deutsch singt. Und sie singt nicht nur in Deutsch, sie singt, ich glaube, in Französisch, in Italienisch und Koreanisch und Kiswahili, wenn es sein muss. Sie wurde am 15. November 1932 geboren und blickt mit 7 Jahrzehnten auf eine der längsten Karrieren aller britischen Sänger zurück. Sie hat mehr als 68 Millionen Platten verkauft. Sie hatte auch Erfolge im Musikfilm Finian's Rainbow und in den Bühnenmusicals The Sound of Music, Blood Brothers, Sunset Boulevard und Mary Poppins. Und das Schöne ist, der Vorschlag kam diesmal von Henning. Und wir haben noch einen Vorschlag von Henning in dieser Sendung, aber Sie werden es abzuwarten wissen. I was all right for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight. me crying. I thought that I was over you, but it's true, so true. Ich glaube, Sie haben recht. Ich kann nicht auf Roy Orbison verzichten. Das war Crying, ein Lied, das 1961 veröffentlicht wurde und es war ein Nummer 2-Hit in den USA. 1978 coverte Don McLean diesen Song und seine Version landete 1980 in Großbritannien auf Platz 1. Däh. Aber um der Ehrlichkeit willen muss man sagen, dass auch Roy Orbison eine Woche lang Platz 1 war in den USA, nämlich in den Cashbox-Charts. In den Billboard-Charts erreichte er Platz 2. Insgesamt stufte Billboard die Platte bei den Songs des Jahres 1961 auf Platz 4 ein. Im Jahr 2002 wurde Crying mit einem Grammy Hall of Fame Award ausgezeichnet. Im Jahr 2010 platzierte ihn der Rolling Stone auf Platz 69 seiner Liste der 500 größten Songs aller Zeiten. Sie hören Popstop, das Musikradio. Ich hab gedacht, es ist geschafft, dass es mir nichts mehr macht. Und wenn ich dich wieder seh, dann bleib ich nicht mehr stehen. Das war falsch, es tut noch weh. Mit dieser Frau im Arm geht ich mir nah. War ich befreundet, ja sie. Also die deutsche Coverversion von Cryin' heißt Freundin. Und die wurde vorgetragen von Jeanne Desroy. Ihren Namen liest man in verschiedenen Möglichkeiten. Einmal mit zwei O's, I, J, dann einmal mit einem O und einem Y, dann wieder mit zwei O und einem Y. Auf jeden Fall heißt sie Jeanne Desroy und stammt, soviel ich weiß, aus den Niederlanden. Sie ist in Deutschland bekannt geworden mit dem Song »Du bist nicht mein Typ«. Aber ansonsten kann ich nichts finden. Und das ist eigentlich schade, denn sie hat eine angenehme Stimme. Und auch der deutsche Song »Du bist nicht mein Typ« hatte so ein gewisses Etwas. Es tut mir leid, ich kann nichts bieten. Vielleicht fällt Ihnen was ein und dann können Sie mir das gerne mitteilen. Das war's dann. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Sagen kann ich allerdings, dass jetzt nochmal ein Wunsch von Thomas kommt. Ja. Also noch einmal die Strandjungs, ein Wunsch von Thomas, Hilf mir Sonja. Und Sie kennen das Original, das heißt Help me Rhonda, was ja so ähnlich klingt, aber es ist halt ein ganz anderer Name, aber das macht ja nichts. Rhonda ist ja im Deutschen kein gebräuchlicher Name, im Gegensatz zu Sonja. Von der Originalversion gibt es zwei verschiedene Fassungen, nämlich zum einen die Version, die für das 1965er Album der Beach Boys, The Beach Boys Today, geschrieben worden ist. Und später wurde es noch einmal umgeschrieben. Der Text wurde etwas verändert und erschien dann als Single und auf dem Album Summer Days and Summer Nights. Auch das geschah 1965. Die beiden Aufnahmen unterscheiden sich insofern, dass die Ursprungsaufnahme mit dem Gitarrenspiel anfängt, so wie wir es gerade auch bei den Strandjungs gehört haben. Die spätere Single-Auskopplung oder die Aufnahme auf dem Album Summer Days and Summer Nights fängt ohne Gitarrenvorspiel an, da fangen sie gleich an zu singen. Die Jungs. die Beach Boys. Da sich aber die Strandjungs an die erste Fassung gehalten haben, also hier auch die erste Fassung der Beach Boys. Wenn Sie also stolzer Besitzer des Albums Summer Days and Summer Nights sind oder die Single-Auskopplung davon zu Hause haben, werden Sie erkennen, das klingt schon ganz anders. Die Single-Auskopplung ist viel kräftiger im Sound und da fehlt auch dieses Anschwellen und Abschwellen der Gesangsstimmen hin so gegen den Schluss. Es ist etwas anders, ja. Und die ist auch wahrscheinlich viel geläufiger, aber hier geht es ja mal um die erste Version, weil auch die Coverversion die erste Version darstellt. Auch hier will ich der Ehrlichkeit halber noch etwas hinzufügen, denn die zweite Version, also die später gekommen ist, erreichte die Spitze der Billboard Hot 100 und war damit nach I Get Around die zweite Nummer 1 Single für die Beach Boys. Die Originalversion aus dem Album The Beach Boys Today hat das nicht geschafft, weil sie auch nicht als Single erschienen ist. Nur das sollten Sie wissen. Henning hatte noch einen Vorschlag und der kommt jetzt. Son of a gun. Your partner, they'd be your partner. Das war Carly Simon, die amerikanische Sängerin und Songschreiberin, die mit dem Grammy und Oscar ausgezeichnet worden ist. Sie hatte 1973 einen Nummer-1-Hit in den USA mit dem soeben gehörten Song You're So Vain. Jahrelang hat die Musikwelt gerätselt, wer der Typ ist, über den hier gesungen wird. In der zweiten Strophe bezieht sie sich auf ihren Ex-Freund, den Schauspieler Warren Beatty. Beatty würde allerdings glauben, das ganze Lied drehe sich um ihn, meinte sie, und in dem Interview stellte sie klar, dass die beiden anderen Strophen zwei weiteren Männern gewidmet seien, deren Namen sie aber nicht verraten würde. Na, wissen wir das jetzt auch. Ich glaube inzwischen fest daran, Frau sein heißt nur frei zu sein von der Freiheit, die du hast als Mann. Ich sah dich neulich wieder und auch du hast mich erkannt. Um dich verstand nicht mehr, was ich an dir fand, einmal an dir fand. Das alles war für mich noch neu. Dann hast du mich zu dir eingeladen. Weizen trennt man so von Spreu. Vor Jahren war ich so naiv wie die Kleine an deinem Arm. Doch wenn ich dich heute bei Licht so besehe, ja, dann gestehe ich. Du glaubst wohl diese dieses Lied ist für dich. Die deutsche Fassung von Josowen heißt So bist du und wurde gesungen von Claudia Jung. Das ist eine deutsche Schlagersängerin, die am 12. April 1964 in Ratingen geboren worden ist und heißt mit bürgerlichem Namen Ute Singer. Sie ist außer Schlagersängerin auch Schauspielerin und Politikerin, die von 2008 bis 2013 für die Freien Wähler dem Bayerischen Landtag angehörte. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Thank you. Sie jetzt sagen, das Lied haben Sie doch schon mal gespielt, Herr Stock. Ja, aber in einer anderen Version, nämlich in der Originalversion von Roy Orbison. Das war jetzt Linda Ronstadt. Die war 1977 sehr erfolgreich mit dieser Single. Sie erreichte nämlich Platz 3 in den Billboard Hot 100 und Platz 2 in den Country and Cashbox Charts. Für mehr als 2 Millionen verkaufter Singles allein in den Vereinigten Staaten erhielt Linda Ronstadt zuerst eine goldene, dann eine Platin-Schallplatte. Und ich nehme an, das ist auch der Grund, warum es von diesem Song eine deutsche Coverversion gibt, die auch 1977 erschienen ist. Der Weg, den ich Gedanken geh, führt am Fluss entlang zum See und zu dir, denn dort wartest du am Blue Bayou. Unter Bäumen liegt ein Haus, es sieht wie im Märchen aus. Darin Das war die Schweizerin Paola mit Blue Bayou und sie war damit in Deutschland sehr, sehr, sehr erfolgreich. Sie war mit dem Song 11 Wochen in der deutschen Hitparade, davon 2 Wochen auf Platz 6. So, und damit ist leider die Sendung zu Ende. Und ich hatte noch so viel vor, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt von Ihnen hier bei Popstop, dem Musikradio. Malet Jod und tschüss, Ihr Alexander Stock.